Aber ist es nicht normal in einem demokratischen Land, sich über Politiker lustig zu machen? Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Jan Böhmermanns Tirade über Philipp Amthor. So, Böhmermann hat sich in seiner Sendung in ZDF über einige jüngere Politiker der CDU/CSU lustig gemacht, mitunter auch über einen Politiker Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern. Er ist jetzt im Alter von 24 Jahren in den Bundestag eingezogen als Bundestagsabgeordneter. Eine Person, eine sehr zielstrebige Person. Er ist bereits mit seinen 24 Lebensjahren nicht nur wirklich Volljurist, das heißt also, er hat sein Studium der Rechtswissenschaften dann auch abgeschlossen, sondern er ist auch ein sehr, sehr junger Abgeordneter. Und bei Böhmermann war es so, dass im Rahmen der Sendung er ein wenig veräppelt werden sollte. Ich will kurz erklären, warum wir dieses Video besprechen möchten. Ich glaube, anhand dieses Ausschnitts kann man den heutigen Stand der sozialkritischen Fernsehkritik besprechen und darüber reden, ob sie ihren Anspruch eigentlich erfüllt. Neues Gesicht. Ich weiß nicht, ob es ein neues Gesicht ist oder ob es immer noch das gleiche ist mit einer anderen Brille. Es ist dieser junge Mann aus Mecklenburg-Vorpommern, aus dem Bundesland der Kanzlerin Philipp Amthor. Wie auch immer er dieses Gesicht über die Schulzeit gerettet hat, unversehrt. Er ist der jüngste CDU-Bundestagsabgeordnete der Welt, 25 Jahre alt, Philipp Amthor. Und jede Faser seines kleinen Körpers, jede Zelle seines Gesichtes schreit förmlich, hoffentlich stecke ich mich in Berlin nicht mit Hip-Hop oder Haschisch an. Was für ein sicker Dude, was für ein, er ist lit. Wie aussieht er denn? Wie aussieht denn er? Dieses Gesicht sagt, innerlich habe ich den Großschlachthof meines Opas schon mit 10 Jahren übernommen. Ja, weil Mortadella wächst nicht auf Bäumen, Schweine müssen sterben. Wer Schinken will, muss Schweine töten, meine Damen und Herren. Die Kanzlerin muss sich warm anziehen. Philipp Amthor ist gekommen, um zu bleiben. Facebook ist das Revier von Philipp Amthor. Im Internet fühlt sich Philipp Amthor wie der Fisch, wie ein Fisch neben Philipp Amthor. Das ist, guck mal, so ein großer Fisch. Die Schön. Besten Politiker haben die größten Fische. Obwohl, ich glaube, der Fisch ist eigentlich klein. Philipp Amthor ist so groß wie die DIN-A4-Seite, meine Damen und Herren. Was mir aufgefallen ist, Ralf, guck mal, können wir das vielleicht mal mittels von Film, der sieht, guck mal, können wir mal Ralf kurz sehen? Und jetzt, Achtung, Achtung. Nochmal zurück. Ja, nochmal. Unfassbar. Ja, das ist Philipp Amthor, der Merkel-Killer von Ueckermünde. Und hier ist der Look der Woche in Berlin-Mitte. Ja, Gustavo, wie findest du diesen Ausschnitt? War es für dich tatsächlich sehr lustige Satire? Nein, lustig fand ich es nicht. Vor allem, du hast ja auch vor dem Ausschnitt erwähnt, was tatsächlich für uns vielleicht noch das Ausschlaggebende ist bei der Analyse. Ja? Also geht es hier wirklich um Kritik des politischen Systems oder bestimmter politischer Inhalte oder einer politischen Ausrichtung? Nein, hier ging es wirklich nur um die Person. Also wir wissen, auch wenn es jetzt satirisch verpackt war, wir wissen rein gar nichts, wenn wir jetzt die Person nicht kennen würden, also den Politiker, welche Ansichten er vertritt, was hat er für ein Programm. Wir wissen nur, welcher Partei er angehört, aber es gibt keinerlei politische Äußerung. Das, was man im Ausschnitt sieht, das ist eher als Person, aber nicht als politische Figur. Und deswegen richtet sich diese Kritik an die Person und nicht an die politischen Inhalte. Und da sehe ich ein Problem. Aber ist das nicht normal in einem demokratischen Land, sich über Politiker lustig zu machen? Es ist normal, sich über Politiker lustig zu machen, aber aufgrund ihrer Politik. Und selbst da, wenn etwas zur Person mit hineinfällt, ist es dann noch tolerierbar, ja? Das heißt also, so ein Helmut Kohl konnte man sicherlich was zu seinem Gewicht mit einpacken. Oder bei Angela Merkel zu ihrer etwas biederen Körperhaltung, wenn sie tatsächlich ihre Politik betreibt oder schildert im Rahmen von Interviews oder ihre monotone Sprechweise. Ja, das kann man machen. Sofern es tatsächlich dann auch verknüpft ist, hauptsächlich mit einer Analyse der Politik dieser Politiker oder dieser Partei oder einer Institution. Das heißt also, jetzt ausschließlich sich nur über das Aussehen oder das Wirken einer Person lustig zu machen und nicht einzugehen auf politische Inhalte oder eine politische Ausrichtung eines Politikers, ist A, nicht nur wertlos, sondern B, auch vollkommen, ja, es ist keine politische Satire. Es ist nichts anderes als eine mehr oder minder Beleidigung. Ja, es ist eine Diffamierung der Person. Ja, das heißt also, was will Böhmermann? Also ich sehe hier keine Analyse der politischen Lage oder der Situation. Ich sehe hier nur die Beleidigung dieser Person und nicht der politischen Inhalte. Ja, eigentlich, was Böhmermann macht, ist ad hominem Kritik. Er redet nicht über die Inhalte, über die Politik, er redet über das Aussehen. Und das ist für mich wirklich das niedrigste Niveau. Ich frage mich, warum er das überhaupt macht. Spürt er das auch nicht? Oder gehen seine Naturen die Ideen aus? Bevor ich dieses Video gesehen habe, hatte ich keine Ahnung von Philipp Amthor. Und nach diesem Video muss ich sagen, dass er mir sehr sympathisch vorkommt. Ja, er ist halt nerdig, klar, aber vielleicht sollte ein Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich so aussehen. Deswegen kommt er bei den Wählern an. Und alles mit einem Messlatte der Coolness aus Köln-Ehrenfeld zu beurteilen, finde ich sehr, sehr oberflächlich. Ja, das heißt also überhaupt keine Beschäftigung mit den politischen Inhalten. Es geht jetzt, und auch in diesem Ausschnitt, da waren ja auch zwei andere jüngere Politiker der CDU, CSU zu sehen, der Union. Und da ging es auch nur um ihre physische Präsenz. Ja, da war es ganz kurz. Er hat nur die erwähnt und viel bekannter. Ja, natürlich, aber jetzt in diesem Kontext ist unabhängig davon, ob sie kurz erwähnt werden oder ob sie Hauptziel der Kritik sind. Der Tenor blieb bei allen die gleichen und da ging es wirklich nicht passend. Ich denke, dass es da, dass er ein Problem mit Normalität hat, ist jetzt ein Problem von Böhmermann, aber kein allgemeingesellschaftliches. Und was denkt ihr? Findet ihr die Tirade von Jan Böhmermann lustig? Oder findet ihr es einfach grotesk und unpassend? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Und bis dem nächsten Video. Danke und ciao. Danke und ciao.